1. Elgesib, der Hohepriester, und sein Priester begannen mit dem Bau des Schaftes, das sie weiten und mit Türen versahen, und setzten die Arbeit bis zum Turm Hammeer und Hananiel fort. 2. Die Bewohner Jerichos und Sacker, der Sonimris, arbeiteten direkt den Ben. 3. Die Lutwonsen arbeiten das Fischter und Statteten mit Balken, Türen, Riegeln und Querbocken aus 4. Mirmoth, der Sohn Uias, Masalem, der Sohn Berechtjes, und Zadok, der Sohn Barnas, reparieren die angrenzenden Abschnitt. 5. Die Verkäuter besseten ebenfalls einen Abschnitt aus, Jedoch weigerten sich ihr führenden Männer, sich dem Dienst ihres Herrn zu unterwerfen. 6. Jejada, der Sohn Parseas, und Masalem, der Sohn Besodjes, reparieren das Tor der Altstadt, indem sie es mit Balken, Turen, Riegeln und Querbocken versahen. 7. Malatja, der Gibeoniter, Jaden, der Maronathiter, soe die Männer von Gibeon und Mizpah, die dem Stadthalter jenseits des Stroms unterstanden, arbeiteten den Ben. 8. Uziel, der Sohn Harhages, und die Goldschmied unter ihm, soe Hananja von der Zunth der Salbenhandler, besseten weitere Abschnitt aus und flasterten Jerusalem bis zur Breiten Mauer. 9. Refuge, der Sohn Hus, der Oberste der Hafte des Bezirks von Jerusalem, repariert den nächsten Abschnitt. 10. Jedaja, der Sohn Harumafs, arbeite gegenüber seinem Haus, und Hattas, der Sohn Hasabnages, schloss sich den Benen. 11. Malkia, der Sohn Harims, und Hassab, der Sohn Parhat Moabs, reparierten einen zweiten Abschnitt, einschließlich des Ofenturms. 12. Salam, der Sohn Hallows, der Oberste der anderen Hafte des Bezirks von Jerusalem, arbeitet mit seinen Tochtern einem weiteren Abschnitt. 13. Hanan und die Bewohner von Sanoa reparieren das Tal Tor, setzten sein Turen, Riegel und Querbocken einen Boten die Mauer tausend Ellen weiter bis zum Mister. 14. Malkia, der Sohn Rechabs, der Oberste des Bezirks von Bethkerem, baut das Mister auf und statiet es mit Turen, Riegeln und Querbocken aus 15. Salen, der Sohn Kohlhoses, der Oberste des Halben Bezirks von Mizpah, repariert das Quelltor, überdacht es und setzte Turen, Riegel und Querbocken ein, baut auch die Mauerm teach der Wasserleitung bis zum Königsgarten und den Stufen der Davidstadt. 16. Nehemiah, der Sohn Asbachs, der Oberste der Hafte des Bezirks von Bethsa, repariert den Abschnitt gegenüber den Davidsgraben, dem Künstlich Angelekten Teach und dem Haus der Gibrim. 17. Die Leviten, unter der Leitung von Rehum, dem Sohn Barnes, und Hasabja, dem Obersten der Hafte des Bezirks von Kedjula, arbeiteten in ihren Jewelligen Abschnitten. 18. Ihr Bruder, Angefert von Binui, dem Sohn Henadads, dem Obersten der anderen Hafte des Bezirks von Kedjula, setzten die Reparaturen fort. 19. Esser, der Sohn Jehuas, der Oberste der Hafte von Mizpah, repariert einen zweiten Abschnitt gegenüber dem Aufstieg des Rusthauses bis zum Winkel. 20. Baruch, der Sohn Sabais, repariert einen weiteren Abschnitt bergaufwärts, vom Winkel bis zur Tür des Hauses des Hohenpriesters Elgesib. 21. Mirmoth, der Sohn Uias, des Sohns Hakos, repariert einen zweiten Abschnitt von der Tür des Hauses Elgesibs bis zum End seines Hauses. 22. Die Priester, die aus den umliegenden Landbezirken stammten, führten ebenfalls Reparaturen durch. 23. Benjamin und Hassab arbeiteten gegenüber ihren eigenen Hausen, waren der Sarger, der Sohn Marsages, des Sohns Ananges, neben seinem Haus repariert. 24. Binui, der Sohn Henadads, repariert einen zweiten Abschnitt vom Haus Sarges bis zum Winkel und zur Eck. 25. Palal, der Sohn Uz, repariert gegenüber dem Winkel und dem Oberen Turm, der aus dem Königlichen Palast herausragt und zum Gefängnis aufgehört, Pedager, der Sohn Peios, arbeitet den Ben. 26. Die Tempeldiener wohnten auf dem Fell und reparierten den Abschnitt gegenüber dem Wasser im Osten und dem Hervesbringenden Turm. 27. Die Verkäuter reparierten einen zweiten Abschnitt gegenüber dem Großen Hervesbringenden Turm bis zur Fellmauer. 28. Oberhalb des Rosters. Reparierten die Priester, Jedder gegenüber seinem eigenen Haus. 29. Zadok, der Sonimus, repariat gegenüber seinem Haus, und Semaja, der Sohn Sechanges, der Hutter des Ostes, arbeitet denben. 30. Hananja, der Sohn Selemjes, und Hanan, der sechste Sohn Zalafs, repariten einen zweiten Abschnitt, im Asalem, der Sohn Berechjes, arbeitet gegenüber seiner Zell. 31. Malkia, ein Goldschmied, repariert bis zum Haus der Tempeldiener, und die Kramer arbeiteten gegenüber dem Mifkad Tor bis zum Exola. 32. Zwischen dem Exola und dem Schafter führten die Goldschmied und die Kramer die restlichen Reparaturen durch. 33. Als Sanballat Hort, das war die Mauer Borten, wurde sehr zornig und argit sich, daraufhin verspätete die Juden. 34. In Anwesenheit seiner Brüder und der Samaritischen Armee fragte o Spottisch, was wollen die schwachen Juden erreichen? Wer denn sies hüt noch wollenden? Konnen sie die Stein aus den Schutthofen wiederbeleben, obwohl sie verbrannt sind? 35. Tobia, der Ammoniter, der neben im Stand, fügte hinzu, was immer sie auch bohren, wenn ein Fuchs der Rauf state, word ihr Steinmauer zum Einsters bringen. 36. Nehemia betit, ho, unser Gott, why were verraktet where den? Lasse ren hon auf eigenes haupt Zurich fallen und gib sie in einem fremden Land der Plunderung pries. 37. Deck ihr should nicht zu, und ihr sundi sol niemals vor deinem angesicht ausgelost where den sie haben die bound in offentlich beleidigt. 38. Were Jedok Borten Weiter and der Mauer, und die Gesamte Mauer word bis zur Hafter Ira ho Jesklesen, da das Volk mit Grossem Eifer bei der Arbeit war.